Spezialeinheiten der Polizei haben die beiden Geiselnahmen in Frankreich mit Gewalt beendet. Die Hauptverdächtigen des Terroranschlags auf die Zeitung Charlie Hebdo vor 2 Tagen sind tot. Und auch der dritte Geiselnehmer, von dem wir seit heute Nachmittag wissen und berichten, lebt offenbar nicht mehr. Schildern Sie uns bitte, was wir über die letzten Ereignisse wissen. Es sind noch nicht alle Abläufe bis ins letzte Detail klar, Herr Barenberg, aber so viel ist bekannt. Die Sicherheitskräfte haben die Geiselnahme im Industriegebiet im Nordosten von Paris gegen 17 Uhr angeordnet. Die Brüder Cauchy, die ja für das Attentat auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo verantwortlich gemacht werden, sind dabei getötet worden. Ein Polizist wurde verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Es gibt Spekulationen, Berichte, die aber noch nicht bestätigt sind, dass die Brüder aus dem Gebäude herausgekommen sind und auf die Sicherheitskräfte dann auch zuletzt noch das Feuer eröffnet haben. Die Person, die sich im Gebäude befand, auch darum gibt es verschiedene Meldungen. Es gibt Fernsehsender, die sagen, dass man hatte ja angenommen, dass es eine Geisel gewesen sei, aber dass vielmehr es sich um einen Mann handelt, der sich offenbar verstecken konnte in dem Gebäude und der unentdeckt von den Brüdern Cauchy die Spezialeinheiten über Telefon all die Stunden auf dem Laufenden gehalten haben soll. Wie gesagt, das wird von einigen Medien berichtet, aber auch das ist noch nicht offiziell bestätigt. Im Osten von Paris wiederum erfolgte dann der Zugriff etwa um 16:45, also eine knappe Viertelstunde später. Der Supermarkt für koschere Lebensmittel, der heute Mittag Opfer einer Geiselnahme wurde, wurde auch dort dann von Spezialeinheiten gestürmt. Einige der Geiseln, die das Drama überlebt haben, haben Schutz hinter einem Polizeiwagen gesucht. 5 sind verletzt, 4 davon schwer. Die Polizei hat dann im Gebäude den Geiselnehmer gestellt und auch er ist dann in einem Schusswechsel gestorben. Die Polizei fand 3 Menschen tot, die der Täter offenbar gleich zu Beginn ermordet hat, als er den Supermarkt am Mittag überfallen hat. Und es gibt ein 5. Todesopfer, das noch Rätsel aufgibt, dessen Identität noch nicht klar ist. Ob es ein Komplize war, wird spekuliert, oder ob es eine weitere Geisel war, das ist noch nicht sicher. Informationen live aus Paris von unserer Korrespondentin.